Kundgabe 5767. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.09.1953. Große Not der Seelen im Jenseits. Übergroß ist die Not der Seelen im Jenseits, denen es an Licht mangelt. Ihren Zustand, euch Menschen auf Erden zu beschreiben, würde wahrlich euer eigenes Leben in andere Bahn zu lenken genügen. Doch es wäre dann aus mit eurer Willensfreiheit. Ihr würdet zwangsläufig, getrieben von der Furcht vor gleichem Schicksal, euch eines anderen Lebenswandels befleißigen. Also wohl das tun, was gefordert wird von euch, aber nicht von selbst, aus freiem Willen dazu veranlasst. Doch solltet ihr um das Los der Seelen wissen, es soll euch vermittelt werden, und es steht euch dann immer noch frei zu glauben und eure Folgerungen daraus zu ziehen. Diese Seelen haben bei ihrem Eintritt in das jenseitige Reich alles verloren, woran ihr Herz auf Erden hing. Sie besitzen nichts, denn nur das können sie mit hinübernehmen, was geistig erworben wurde, und daran leiden sie größten Mangel. Sie sind von totaler Finsternis umfangen, weil sie einen gottlosen Lebenswandel führten und völlig kraftlos, doch nicht empfindungslos. Denn für sie bedeutet nun ihre Umgebung Qual und Schrecken. Und diese Qualen und Schrecken wird auch die Seele empfinden, die auf Erden, furchtlos und stark, das alles ausführte, was sie nun in die Finsternis stürzte. Es sind Leiden unbeschreiblicher Art, die nun in der Seele entweder das Verlangen erwachen lassen, diesem Zustand zu entfliehen, oder nur alle schlechten Triebe verstärken und auch in jenem Reich Befriedigung suchen lassen, was totales Verfallen den Kräften der Finsternis bedeutet. Doch auch die Seelen, die nicht in dieser Sündhaftigkeit das Erdenleben verlassen haben, deren Leben aber liebeleer und gleichgültig allem Geistigen gegenüber war, sind in überaus bedrängter Lage. Denn auch sie quält die Finsternis unsagbar, die wohl zeitweise einem dämmerigen Zustand weichet, wenn die Seele noch nicht ganz verhärtet ist, damit auch sie nach Licht verlangt. Denn das Begehren allein kann sie zum Licht gelangen lassen. Allen Seelen aber mangelt es an Kraft zum rechten Wollen, und es kann ihnen keine Hilfe gebracht werden, laut Gesetz von Ewigkeit, wenn sie selbst nicht solche begehren. Wohl ist das Erbarmungswerk Gottes nicht beendet, wenn die Seele den irdischen Körper verlässt. Doch was sie auf Erden ungenützt ließ, wenngleich sie es in reichstem Maße besaß, das muss sie sich im Jenseits erst erwerben, und sie ist zu schwach dazu. Stellet euch immer nur äußerst geschwächte, hilflose Wesen vor, die unsagbar leiden und die auf Hilfe angewiesen sind, um von ihren Leiden befreit zu werden. Es würde euch ein Erbarmen überfallen für diese Wesen, so ihr sie erblicken könntet in ihrer Not. Und ihr alle habt Seelen drüben, von denen ihr nicht wisset, in welchem Zustand sie eingegangen sind in das geistige Reich. Ihr alle habt Menschen, die euch nahestanden, durch den Tod verloren. Gedenket wenigstens dieser euch nahegestandenen Seelen und helfet ihnen, denn selbst das kleinste Erlösungswerk an solchen Seelen zieht weitere Erlösungen nach sich, und ihr habt viel dazu beigetragen. Und helfen könnet ihr ihnen nur durch liebendes Gedenken und Gebet, durch eine Fürbitte für diese Seelen, die sie zwar noch nicht aus ihrer Qual befreit, aber ihnen Kraft zuwendet, mittels derer dann die Seele ihren Willen wandeln und dem Licht zustreben kann. Sie kann nicht wieder ihren Willen erlöst werden aus ihrer qualvollen Lage. Auf das sie aber recht wollen kann, ist eure Fürbitte nötig, ein Gebet, das in Liebe ihr geschenkt wird, so wie sie sich in eure Gedanken drängt. Denn ihr sollt wissen, dass die Seele euch um Hilfe bittet, so sie sich in eure Gedanken einschaltet, dass die Seelen euch ständig umgeben, die von euch Hilfe erhoffen, und dass ihr die Gedanken an Verstorbene nicht unwillig zurückdrängen dürfet, wenn ihr nicht ihre Qualen noch verstärken wollet. Um euch und euren freien Willen nicht zu schädigen, bleibt euch das Los dieser Seelen verborgen. Es sind zwei Welten, in der ihr und die abgestorbenen Seelen sich befinden. Es ist eine Grenze gezogen, der Blick ist euch verwehrt in ihre Welt. Aber dennoch besteht sie, und ihr könnet aus eurer Welt ihnen viel Liebe nachsenden, die sich auswirkt in einer Weise und in einem Ausmaß, dass unzählige Seelen ihrem Zustand entfliehen können. Gedenket oft dieser armen Seelen und lasset sie nicht unbeachtet in ihrer Not. Denn was ihr an ihnen tut, in erbarmender Liebe, das wird euch reich vergolten werden, indem euch auf Erden schon geistige Hilfe zuteil wird durch alle Seelen, die aus der Dunkelheit gelangten, zum Licht. Amen.